früher, ganz am Anfang, die erste Gerichtsverhandlung hat sie eine Entscheidung innerhalb von 5 Minuten gefällt. Das war die erste Verhandlung. Die ist noch einigermaßen human von sich gegangen. Das war die allererste Verhandlung, die ich mit der Richterin hatte. Die zweite Verhandlung, das war meine Eheaufhebung. Die ist auch noch, da blieb ja nichts anderes übrig. Die anderen Verhandlungen sind alle für die Mutter ausgelaufen, nicht für mich. Das heißt, man hat mich dann noch der Machenschaft der Mafia beschimpft, obwohl ich nie damit was zu tun hatte und auch nie haben werde. Was war das denn für ein Sachverhalt, wo Sie gesehen haben, dass Ihre Rechtsanwältin da Briefumschläge ausgetauscht hatte? Da war erst eine Gerichtsverhandlung. Das war eine Gerichtsverhandlung. Nach der Gerichtsverhandlung gehen wir immer Kaffee trinken. Einfach, bevor man eine große Reise wieder macht, entspannt man mal ein bisschen. Und dann haben wir gesehen, wie sie in einem Café, das an das Gerichtsportal angedockt ist, eben direkt zur Richterin hin, hat sich daneben gesetzt, einen Briefumschlag übergeben wurde. Wer hat wem den Briefumschlag gegeben? Die Frau Prager, das ist die Rechtsanwältin Prager, ja. Der Frau Hense. Also Ihre Rechtsanwältin hat der Richterin einen Briefumschlag gegeben? Genau, so ist das. Wie groß war der Umschlag? Das müsste ein DIN A4-Umschlag gewesen sein. Das heißt, man kann natürlich auch davon ausgehen, da waren Papiere drin. Ja, aber sowas macht man normalerweise... Warum macht man das nicht im Gerichtssaal? Frage ich mich. Ganz öffentlich. Oder natürlich auch direkt in die Akte. So ist das. Warum macht man das außerhalb? Man muss doch nicht außerhalb einen Umschlag übergeben. Und dann mit der... Ist die denn gezielt auf die Richterin hingegangen? Die ist gezielt auf die Richterin zu. Beim zweiten und dritten Mal haben wir uns da schon reingesetzt. Da hat sie uns gesehen. Sie ist gezielt auf die Richterin zugegangen. Hat uns seitlich sitzen sehen in dem Lokal und hat dann wieder kehrt gemacht. Wollte ich erst einmal nochmal anfangen mit der Situation. Sie hatten dort oben in der Wohnung gewartet. Genau. Da klingelte ein Bekannter an der Tür. Klingelte ein Bekannter, ich wusste von gar nichts. Sie muss vorher schon sich Sachen zurechtgelegt haben. Das heißt, sie hat sich vorher Messer zurechtgelegt gehabt. Und der Bekannte klingelte. Ich mach die Tür auf. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Mach die Tür wieder zu, verabschiede mich. Er wartet aber im Gang. Ja. Ja. Ich trete ins Wohnzimmer rein. In dem Augenblick flogen die Messer. Wie viele Messer? Also ich sag mal, sie hat sich mit Sicherheit 12 bis 15 Messer hingelegt. Also 4-5 Messer haben mich getroffen. Wo genau? Am Hals. Das erste Messer? Am Hals. Am Ohr. Und das andere Messer fast im Herzbereich. Ich konnte aber noch ausweichen. Das heißt, ich bin regelrecht an der Seite gesprungen. Weil ich habe ja jetzt schon eins abgekriegt, das zweite abgekriegt. So. Sie hatten eben gesagt, das erste... Dann habe ich... Das erste Messer hatten Sie im Hals stecken. Nee, am Stecken nicht. Nein, nicht stecken. Ach so. Hat mich nur gestriffen. Ach so. Ja. Sie hat mit Messer nach ihm geschmissen. Genau, so ist das. Was für Messer? Küchenmesser. Scharfe Küchenmesser. Das heißt lange, ich sag mal mindestens 15 cm lange Küchenmesser. Oder länger. Brotmesser. Alles, was sie in der Küche hatten, hat zusammengesucht. Möglichst scharf. Und da hat sie einzeln die Messer genommen und einzeln nach ihnen geschmissen. So ist das. Wie aus dem Nichts heraus. Wie? Aus dem Nichts, ja, aus dem Nichts. Ich hab ja mit gar nichts gerechnet. Ja. Na? Wenn ich damit gerechnet hätte, dann hätte ich mich anders schützen können. Ja. So, jetzt hat mein Bekannter das ja mitgekriegt. Und, ja, hab ihm Unterstützung gebeten. Er ist dann auch vor sie getreten. Dann hat sie aufgehört, weil damit hat sie ja gar nicht gerechnet, dass da noch ein Zeuge da ist. Und er hat gesagt, hier wird jetzt aufgehört mit dem Messerschmeißen. Dann hat sie aufgehört. Hat sie einen Grund genannt? Nee, ich bring dich um. Hat sie gesagt, egal wie, ich bring dich um. Hatten Sie zu den Bekannten irgendwas gesagt, was sie gehört haben könnte? Nein, auch nicht. Sie hat nur gesagt, sie bringt mich um. Mhm. Sie standen im Zwischenflur, so war das? Ich stand im Flur, ja. Dann kamen Sie ins Wohnzimmer? Genau, das ist ein... Und dann kam das erste Messer geflogen? So ist es. Nur ich habe nicht damit gerechnet. Das ist das Problem. Wenn ich damit gerechnet hätte, dass da irgendwas ankommt, hätte ich wahrscheinlich auch anders reagiert. Dann hätte ich mir ein Brettchen aus der Küche, dann hätte ich das abgewehrt mit dem Brettchen. Aber das, ja. da habe ich nicht mit gerechnet. Gerechnet oder mit. Können Sie das nochmal ausführlicher schildern? Sie gingen ins Wohnzimmer und dann? Das erste Messer? Dann flog das erste Messer. Und das? Am Hals vorbei. Hat aber den Hals getroffen? Genau, hat den Hals gestriffen. Also es fing auch an zu bluten, aber es... Also nur gestriffen. Also sie muss schon... Hat schon ziemlich gut gezielt. Und dann? Also ich denke, sie hat das schon öfter gemacht. Sie muss sowas öfter gemacht haben. Also das erste Mal hat sie sowas nicht gemacht, weil sonst... man kann das nicht. Man kann nicht Messer... Ich könnte das zum Beispiel gar nicht. Ich bin nicht so ein Mensch. Und das zweite Messer? Am Ohr. Da hat das Ohr gestriffen. Ohr gestriffen. Hat auch geblutet? Ja, ein bisschen. Ist aber nicht so. Am Hals hat es ein bisschen mehr geblutet gehabt. Das dritte Messer? Ja, das dritte. Also ein, zwei Messer haben auch verfehlt. Und in der Zwischenzeit war ich natürlich am Suchen, habe mich versucht, auch hinterm Sessel einmal zu verstecken. Sie hat gesagt, ich kriege dich trotzdem. Aber wir haben einen großen Wohnzimmersessel gehabt und habe mir dann auch irgendeinen Gegenstand gesucht, um die ganzen Messer abzublocken. Nur wir hatten nichts im Wohnzimmer, außer irgendeine schwere Gegenstände und die wollte ich eigentlich nicht gegen sie werfen. Ich habe mir dann irgendein Kissen genommen. Hat mir das erstmal versucht, vors Gesicht zu halten. Ja, das ist ein ziemlich stabiles Kissen gewesen, so ein, ich sag mal, so ein gewebtes Kissen. Von meiner Oma war das. Da geht ein Messer nicht einfach so durch. Zumindest nicht so schnell. Wie viele Messer hat sie insgesamt geschmissen? Also ich sag mal, über 10 auf jeden Fall, bis mein Bekannter dann, der ist dann nach kurzer Zeit, der hat auch das nicht sofort geschnallt. Der hat auch gedacht, das wäre vielleicht nur ein Streit oder so. Der hat sich dann vor ihr gestellt. Aber sie hat dann versucht, trotzdem noch zu schmeißen, ne? Sie wollte dann mit dem Messer auf den Bekannten noch los. Aber wie gesagt, er will nicht aussagen. Aber erst wollte er vielleicht? Hm? Am Anfang? Am Anfang hat er gesagt, kein Problem, ich mache das. Und hinterher hat er gesagt, er macht das nicht mehr. Haben Sie heute noch kleine Narben davon? Bitte? Narben? Nein, ich hab keine Narben mehr davon. Ein Glück, sag ich mal. Also man könnte vielleicht am Ohr noch was sehen, aber... Hat sie nur mit dem Messer geschmissen oder kamen sie auch mit dem Messer auf sie zu? Ja, die ist auf dem Bekannten, ist mit dem Messer drauf. Den wollte sie auch abstechen. Ich steche euch beide ab, hat sie dann gerufen. Und dann hat sie es aufgegeben. Aber warum gerade? Warum gerade in dieser Situation? Das ging in Bruchteilen von Sekunden. Das kann man sich nicht. Das muss man sich mal irgendwie fassen. Das ging nicht in Minuten. Das ging in Bruchteilen von Sekunden. Ja. Also wenn man nicht damit rechnet. Man kriegt ab und wenn derjenige, der es macht, ist ja vorbereitet. Nur wenn derjenige nicht vorbereitet ist, das muss man sich bildlich einfach mal vorstellen. Ein Messer ist mir Richtung Brust oder Richtung, wie gesagt, Richtung Herz geflogen. Da bin ich froh, dass es nicht getroffen hat. Dass ich mich wirklich noch ducken konnte. Ich bin hinterm Sessel gesprungen. Ja. habe, ist klar, dann ist der Bekannte auch, dann hat er sich vor ihr gestellt. Aber sie hat dann das Messer noch in der Hand gehabt. Ja, das muss man sich und wollte auf ihn einstechen. Und das verstehe ich nicht. Mhm. War das ein besonderer Tag, wo Sie irgendwas vorhatten? Eigentlich nicht, ein ganz normaler Tag wie jeder andere. Was haben Sie dann gemacht, als sie dann aufgehört hat? Ja, ich bin erstmal mit ihm rausgegangen. Ich habe das erstmal versorgen lassen. Bin dann zu seinem damaligen Vater hoch. Der hat das dann versorgt. Und hat mir aber dann auch zu verstehen gegeben, dass sein Sohn nach Möglichkeit da nicht mit reingezogen werden soll. Aber der war in der Zwischenzeit auch schon 18 geworden. Also der war zum damaligen Zeitpunkt, was passiert ist, so 16, so 17 müsste der gewesen sein. Und der hat mir damals auch schon, oder auch sein Nachbarsfreund, der hatte mir schon gesagt, dass da andere Dinge laufen. Das wollte ich ja wahrscheinlich auch nicht glauben. Wo laufen andere Dinge? Dass sie mit Milieuleuten was zu tun hat. Das wollte ich aber nicht glauben. Liebe macht auch blind. Aber diese Frau fälscht gelegentlich mal Urkunden und Namen und hat sich dadurch schon 5 Millionen zusammengegaunert? So ist das. Nur. Es geht jedes Mal um Renten? Das geht nicht nur um Renten, das geht auch um ich sag mal, um Erschleichung von Geld oder Erpressung, wie auch immer. Kann ich natürlich jetzt nicht alles belegen. Die Vermutung liegt aber nahe, dass es darum geht. Um was soll es sonst gehen? Um Rentenanteile auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, meine Ehe ist aufgehoben. Aber es sind mir Rentenanteile abgenommen worden und das ist eigentlich auch nicht richtig, wenn eine Ehe aufgehoben ist. Sag mal, wenn eine Frau vorher schon verheiratet war und eine Ehe ist aufgehoben, dann kriegt sie normalerweise auch nichts. Aber während des Befangenheitsantrages hat die Richterin meine Rentenanteile trotzdem freigegeben. Das heißt, ich habe diese besagte Richterin, Hense aus Kaiserslautern, befangen erklärt. Zu diesem Zeitpunkt hat sie aber Sachen bei der Rentenversicherung freigegeben. Das hätte sie nicht machen dürfen. Hat sie aber trotzdem. Das heißt, auch da hat sie das Gesetz wieder umgangen. Sie haben diese Frau... Eine Zeugin liegt vor. Das ja. Heißt, Zeugin ist meine Bekannte. Wo sie auch meine besagte Adresse haben. Die war auch an dem Tag... Am nächsten Tag sind wir nämlich zur Rentenversicherung auch hingefahren, haben uns da erkundigt und da haben die uns bei der Rentenversicherung gesagt, die Frau hat Sachen gerade freigegeben, obwohl sie befangen war. Das heißt, darüber ist noch gar nicht entschieden worden, auch vom Oberlandesgericht zu dem Zeitpunkt nicht. Sie hatten diese Frau auf den Philippinen kennengelernt? So ist das. Sie ist auf Sie zugegangen? So ist es. Dann haben Sie in Deutschland geheiratet? Nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe sie einmal da geheiratet. Da das aber nicht anerkannt wird, muss ich sie hier rüberholen und musste sie hier heiraten. Ich wusste aber nicht zu dem Zeitpunkt, dass sie vorher schon aus Deutschland ausgewiesen worden ist. Das erzählt bestimmt keiner. Mhm. Das heißt, sie hat vorher schon Verfahren hier in dem Raum Köln gehabt. Gummersbach, da wo sie früher mal gewohnt hat, und wurde da ausgewiesen, wusste das aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie hier schon Verfahren am Laufen hat, wegen irgendwelcher Dinge. Und das war vor meiner Zeit, bevor ich diese Frau kannte. Und sie ist auch mit, zu damaliger Zeit schon mit gefälschten Namen adoptiert worden. Von einem Deutschen. Sie hat aber zu dem Zeitpunkt, wo sie adoptiert war, einen ganz anderen Namen gehabt, als wie sie da bei den Behörden angegeben hat. So, und ich wage auch zu bezweifeln, dass der Name, den sie mit mir hatte, dass der auch richtig ist. Das wage ich, das bezweifle ich einfach mal. Und Sie haben dann irgendwann mal Dokumente gesehen und da haben Sie geguckt, dass die ganzen Namen falsch sind, nicht wahr? Ja, mit den Dokumenten hat sich das ein bisschen anders ergeben. Ja, ich habe dann auch mal Dokumente, also nach Jahren habe ich mal irgendwelche Dokumente gesehen, wo ich zumindest gesehen habe, dass die Namen nicht identisch sind. Und sie hat mir das hinterher auch mal gesagt, aber das kannst du nicht beweisen, hat sie gesagt. Aber ich habe auch mal Pässe gesehen, die auf anderen Namen lauten. Oder die sie teilweise auch noch besitzt. Aber ich habe mich gefragt, warum? Für was braucht eine Frau mehr Pässe? Wie viele Pässe hat sie? Das kann ich nicht genau sagen. Also ich denke mal 5, 6, 7 Stück auf verschiedene Namen. Aber das interessiert keine Behörde hier in Deutschland, leider. Sie haben das aber alles bekannt gemacht. Das habe ich bekannt gemacht. Ich habe mehr als zu damaliger Zeit mehr als 50, 60 Leute in dem Raum angezeigt. Problem ist, ich bin hinterher vor Gericht gelandet. Nicht die Frau und nicht die Leute, die wirklich irgendwelche kriminellen Machenschaften. Ja? Ich bin dann mit, ich sag mal, mit 100 Euro Strafe davongekommen. Aber ich sage mal, ich bin hinterher. Ich habe andere Leute, aber wie gesagt, ich keine Ahnung warum. Wenn sie mich angezeigt hat, bin ich sofort vor Gericht gelandet. Und die Kinder leben jetzt bei dieser Frau? Die Kinder leben bei der Frau. Bei einer Kriminellen? So ist es. Die mit Messern geschmissen hat? So ist das. Und Sie versuchen die Kinder jetzt zurückzukriegen oder nur das Sorgerecht oder nur das Besuchsrecht zu bekommen? Mir steht ja ein Umgangsrecht zu, ein Sorgerecht nach dem neuen Gesetzen auch. Aber die Richterin versucht das zu verhindern, die Richterin Hense aus Kaiserslautern. Und sie war mal im Urlaub und hat dann doch von dort aus telefoniert. War das die gleiche? Richtig. Was war das für ein Sachverhalt, wo sie aus dem Urlaub anrief? Jetzt bin ich irgendwie, aus welchem Urlaub? Urlaub der Richterin. Die Richterin war im Urlaub. Genau, das ist schon ein paar Jahre jetzt her. Da habe ich aber Dokumentation, glaube ich, im Internet auch gesammelt. Da müsste ich mal gerade auch auf meiner Page gucken. Das ist schon ein paar Jährchen her. Da muss ich mal schauen, ob ich da was finde auf die Schnelle. Weil ich habe ja meine Ordner so weit. Also das ist... Die letzten Sachen von der Botschaft waren am 18.08.04. Also, das muss ich doch selber mal gucken. Jetzt. Bis welchem Kindesalter kann man denn darüber sich streiten, über das Sorgerecht? Ich denke bis 18, ne? Also, soweit ich das weiß. Also bis 18. Ich finde das jetzt auf die Schnelle nicht. Also ich habe hier nämlich eine ganze Menge drin. OLG 2 Brücken. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also das muss... einmal war das am 26.07.06. Da habe ich mich beim OLG in 2 Brücken beschwert und am 22.08.07 habe ich mich auch beim Oberlandesgericht Zweibrücken beschwert. Das heißt, das sind zwei Sachen, was ich hier nachweisen kann. Ja, aber das es hat nichts gebracht. Im Grunde genommen hat die das auch nicht interessiert. Was war das denn für ein Sachverhalt, wo sich die Richterin aus dem Urlaub... Genau. Ja, das waren beide. Das waren am 26.07.06 und am 22.08.07. Das heißt, jedes Mal, wo ich wusste, dass die irgendwie weg ist, wo ich das von jemand erfahren hatte, der auch da unten in der Nähe mit anderen Richtern schon Probleme hatte. Da gab es auch eine andere Richterin, aber die ist jetzt nicht mehr. Das weiß ich jetzt von einer etwas höheren Person da unten. Der hat gesagt, diese Richterin richtet da nicht mehr. Und wie gesagt, diese beiden Richter oder Richterinnen, die haben sich zusammengetan und haben auch den meisten Vätern kein Recht gegeben. Ich kann nicht sagen, warum. Und ich kann auch belegen eben, dass die Richterin sich auch diese Richterin Hense sich mit einer Frau Prager, das ist die Rechtsanwältin, nach den Verhandlungen regelmäßig trifft und übergibt auch Umschläge. Das hatten Sie mal gesehen, nicht wahr? Das haben wir einmal gesehen, das ja. Das war eine Gerichtsverhandlung. Was passierte in der Gerichtsverhandlung? Da ging es auch wieder ums Umgangsrecht und um unsere Kinder. Ja, und dann? Ja, und danach ist mal wieder nichts entschieden worden. Die Entscheidung fällt wie immer einen Monat später. Früher, ganz am Anfang, die erste Gerichtsverhandlung hat eine Entscheidung innerhalb von 5 Minuten gefällt. Das war die erste Verhandlung. Die ist noch einigermaßen human von sich gegangen. Das war die allererste Verhandlung, die ich mit der Richterin hatte. Die zweite Verhandlung, das war meine Eheaufhebung. Die ist auch noch. Da blieb ja nichts anderes übrig. Die anderen Verhandlungen sind alle für die Mutter ausgelaufen, nicht für mich. Das heißt, man hat mich dann noch der Machenschaft der Mafia beschimpft, obwohl ich nie damit was zu tun hatte und auch nie haben werde. Was war das denn für ein Sachverhalt, wo Sie gesehen haben, dass Ihre Rechtsanwältin da Briefumschläge ausgetauscht hatte? Da war erst eine Gerichtsverhandlung. Das war eine Gerichtsverhandlung. Nach der Gerichtsverhandlung gehen wir immer Kaffee trinken. Einfach, bevor man eine große Reise wieder macht, entspannt man mal ein bisschen. Und dann haben wir gesehen, wie sie in einem Café, das an das Gerichtsportal angedockt ist, eben direkt zur Richterin hin, hat sich daneben gesetzt, einen Briefumschlag übergeben wurde. Wer hat wem den Briefumschlag gegeben? Die Frau Prager, das ist die Rechtsanwältin Prager, ja. Der Frau Hense. Also Ihre Rechtsanwältin hat der Richterin einen Briefumschlag gegeben? Genau, so ist das. Wie groß war der Umschlag? Das müsste ein DIN A4-Umschlag gewesen sein. Das heißt, man kann natürlich auch davon ausgehen, da waren Papiere drin. Ja, aber sowas macht man normalerweise... Warum macht man das nicht im Gerichtssaal? Frage ich mich. Ganz öffentlich. Oder natürlich auch direkt in die Akte. So ist das. Warum macht man das außerhalb? Man muss doch nicht außerhalb einen Umschlag übergeben. Und dann mit der... Ist sie denn gezielt auf die Richterin hingegangen? Die ist gezielt auf die Richterin zu. Beim zweiten und dritten Mal haben wir uns da schon reingesetzt. Da hat sie uns gesehen. Sie ist gezielt auf die Richterin zugegangen, hat uns seitlich sitzen sehen in dem Lokal und hat dann wieder kehrt gemacht. Wer hat kehrt gemacht? Die Rechtsanwältin Prager. Ach so. Ihre Rechtsanwältin hat dann gesehen, dass sie so, gesehen wir wurde? Wir saßen seitlich da. Wir haben uns ganz provokant da hingesetzt. Wir haben zuerst da gesessen, die Richterin kam, wie gehabt, nach einer halben Stunde kam die Richterin rein, kamen noch andere Richter wahrscheinlich, aber wo sie mich dann gesehen hat, hat sie kehrt gemacht, die Anwältin. Aber sie ist erstmal auf die Richterin zu, das haben wir zumindest auch wieder gesehen. Also muss da irgendwas laufen, kann mir einer erzählen, was er will. Wie oft haben Sie das gesehen? Das haben wir bisher 3-mal jetzt gesehen. 3-mal Ihre eigene Sache? Genau. Da ging es nur um unsere Sache. 3-mal hat sich die eigene Rechtsanwältin mit der Richterin heimlich getroffen. So ist das. Immer nach der Verhandlung. Immer nach der Verhandlung. Und jedes Mal hat sie irgendetwas übergeben? Beim zweiten Mal und dritten Mal hat sie es wohl versucht, aber da ist das wohl gescheitert, da wir da gesessen haben. Mhm. Ich denke mal, jetzt werden sie sich vielleicht woanders treffen, vermutlich. Also ich werde mich beim nächsten Mal, wenn da irgendwas ist, wieder da hinsetzen. Aber ich denke mal nicht, dass sie sich da nochmal, die werden sich wohl woanders nächstes Mal treffen. Wie hatten Sie denn gesehen, dass es dort um ein paar Millionen ging? Da hatten Sie doch gesagt, Bankauszüge oder so. Da ich hatte Bankauszüge, ja. Die Bankauszüge hat... Meine Eltern haben die gesehen. Welche Situation? Wie haben Sie die denn zu die Gesicht bekommen? Die habe ich damals, hatte ich gesagt, über welche Bank schon. Das heißt, das ist eine philippinische Bank. Die hatte ich in Frankfurt angefordert. Kurz bevor wir umgezogen sind, auf eine alte Adresse. Angefordert die Unterlagen und dann habe ich die bekommen. Was stand drin? Da standen, das waren ganz normale Kontoauszüge. Ich habe gesagt, wir haben unsere Kontokarten verloren. Wir bräuchten Auszüge und wir bräuchten neue Karten. Das heißt, da waren komplett neue Anträge drin für neue Kontokarten. Habe ich natürlich nicht ausgefüllt, weil ich habe das den Behörden erstmal preisgegeben. Hatte ich ja schon gesagt, daraufhin habe ich ein Jahr gar nichts gesehen, kein Geld, kein gar nichts. Weil man davon ausging, das hätte ich mir holen können, das habe ich aber nicht getan. Ja, was haben Sie auf den Kontoauszügen denn gesehen? Da waren zum damaligen Zeitpunkt auf dem ersten Kontoauszug waren 650.000 Euro drauf und auf die nachfolgenden Auszüge standen mehrere Summen drauf, bis von knapp 3, noch was Millionen. Nur das Geld kann ich ja nie verdient haben mit normalen Mitteln. Kann ja kein normaler Mensch. Aber die, mit normalen Mitteln. Die Frau war damals schon Millionärin, kann man sagen. Jein. Damals hat sie nichts gehabt. Ich habe ja gesagt. Aber auf dem Kontoauszug standen doch Millionen. Das war aber nicht, ich habe ja mit ihr auf den Philippinen dieses Konto eröffnet gehabt, da war nichts drauf. Ja. Da war lediglich mein Geld drauf, was ich dabei hatte, beziehungsweise von meiner damaligen Karte überwiesen hatte auf dem Konto, das waren vielleicht ein paar hundert Dollar, was da vorher drauf waren. Wo das Geld herkommt, kann ich nicht sagen. Aber es war das Konto auch von der... Frau von der Asiatin. Ja, ich weiß aber nicht genau. Ich weiß aber nicht, woher das Geld kommt. Also mein Geld ist es nicht. Aber wenn es drauf war, dann wussten Sie in dem Moment, wir sind ja reich eigentlich, ne? Bitte? Dann wussten Sie in dem Moment, wir sind ja reich. Ja, richtig. Aber das sollten Sie gar nicht wissen. Das sollte ich ja eigentlich auch nicht wissen. Und das Geld stammt wahrscheinlich aus irgendwelchen heimlichen Geschäften. Aber ich kann das nicht sagen, woher. Wenn ich das wüsste, ich wollte mir die Finger damit nicht schmutzig machen. Ich wollte auch das Geld nicht anfassen. Andere Leute haben mir gesagt, hebt doch das Geld ab. Wenn ich das Geld abgehoben hätte, was wäre dann? Weiß ich nicht. Dann wäre ich wegen Steuerhinterziehung oder wäre ich wegen Geschäften dran. Es war nicht mein Geld und ich wollte mich nicht mit fremdem Geld bereichern. Bestimmt nicht. Hat sie irgendetwas dazu gesagt? Nein, gar nichts. War sie denn erschrocken? Auch nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob sie das weiß, das kann ich nicht sagen. Ob sie das jemals erfahren hat, kann ich auch nicht sagen. Ich habe das nur den Behörden mitgeteilt, mehr habe ich nicht getan. Ach so, da hat man wahrscheinlich auf ihrem Konto Geld gewaschen. Ich weiß es nicht. Ich habe es nie überwiesen, von mir kommt das Geld nicht. Und kam das Geld auch nie. Das einzige Geld, was ich hatte, ich habe eben, wie gesagt, bei dieser Firma gearbeitet, damals, in der Bahnhofstraße, wie schon gesagt, habe da eine Abfindung gekriegt, weil die Firma damals zugemacht hatte. Und dieses Geld hat meine Ex auch gestohlen. Ja, wie hat sie es gestohlen? Ja, das hat sie sich mit einer einstweiligen Verfügung geholt. Das heißt, ich wurde jeglichen Geld, was ich mal besaß, wurde ich auch beraubt. Wie kann man sich in einer einstweiligen Verfügung, also durch eine Leistungsverfügung, so viel Geld holen? Sie waren noch zusammen damals, oder nicht? Richtig. Sie hat alles geplant vorher. Das heißt, sie hat mich aus der Wohnung rausgeschmissen mit einem Vorwurf, der nie Bestand hatte. Ich habe die Frau nicht geschlagen. 140 Mal hieß es da, 140 Mal vergewaltigt sowas, ne? Und solche Spielchen. Was hat sie denn alles Ihnen vorgeworfen? Diese Vergewaltigung hat sie mir vorgeworfen. Wie viele? Sie 140 Mal. 240 Mal. Dass ich sie angegriffen hätte, dass ich sie vor die Tür gesetzt hätte, dass ich sie angegriffen. Sie hat genau das Gegenteil gemacht, was sie getan hat. Sie hat das mit mir gemacht, aber im Gegensatz hat sie mich beschuldigt, ich würde das bei ihr machen. Ja, und dann? Wie kam sie an das Geld? Sie an mein Geld. Sie hat sich durch die Verfügung hat sie sich das Geld beschafft. Muss da ein Grund drin sein? Das weiß ich nicht. Ich habe das nie gesehen. Ich habe diese Verfügung zugestellt bekommen per Gerichtsbeschluss und das war's. Sie hat die Verfügung an meinen Freund geschickt, wo ich nie gewohnt hatte. Sie hat sich einfach eine Adresse von meinem Freund besorgt und da hat sie die Sachen hingeschickt. Und so war die Sache zugestellt und mein Freund hat gesagt, hier liegt ein Papier für dich, hol dir das mal. Und da stand das drin. Sie hat eine eidesstattliche Versicherung abgegeben und somit hat das angefangen. Sie hat auch die Wohnung erstmal einen ganzen Monat zugewiesen bekommen. Die haben meine Wohnung innerhalb von 4 Wochen so verwüstet, dass ich die Wohnung fast gar nicht mehr wiedererkannt habe. Ich habe auch Fotos von der Wohnung. Also ich habe mit meiner Mutter die Wohnung das erste Mal betreten. Die Wohnung war total verwüstet. Ja, die haben da gehaust. Mit was weiß ich wie vielen Leuten, haben wahrscheinlich jeden Tag eine Feier in der Wohnung gemacht, dass sie mich endlich los sind. Wie gehabt. Und nun klagen Sie demnächst wieder auf Sorgerecht oder sowas in der Art? Ja, Sorgerecht, Umgangsrecht, weil der Umgang wurde ja seit 2004 ja gar nicht mehr. Nur mit ihrem Gerichtsbeschluss, wenn da einer ergangen ist, dann hat sie mal was gemacht, dann hat sie mir die Kinder vielleicht 3-mal gegeben und dann, danach nicht mehr. Die gegnerische Anwältin sagt, es ist nicht zumutbar für die Kinder. Das ist nicht zum Wohl der Kinder träglich. Mhm. Und auch die schlimmsten Verbrecher, die schlimmsten Mörder dürfen ihre Kinder im Gefängnis sehen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich darf meine Kinder nicht sehen. Wie lange nicht? Seit 2004 nicht mehr. Außer, wie gesagt, bei Gutachterverhandlungen, da habe ich die Kinder mal für eine Stunde gesehen und danach nicht mehr. Danach wochenlang wieder gar nicht. Da sind ungefähr 7 Gutachtertermine, ich sage es jetzt einfach mal so, ergangen. Während dieser Zeit habe ich die Kinder mal sehen dürfen. Einmal durfte ich sogar die Kinder, da hat der Gutachter gesagt, ich kann die Kinder mal 2-3 Stunden nehmen. Durfte ich die Kinder sogar außerhalb mitnehmen. Und entführt habe ich die Kinder nicht, weil sie behauptet ja auch, ich würde die Kinder noch entführen. Das hat sie gemacht. Sie hat die Kinder damals verschleppt, ich nicht. Wie kam das mit der Verschleppung? Mit der Verschleppung? Ja. Sie hat einfach ihre Wohnung da aufgelöst, ganz still und heimlich, hat die Kinder ins Auto gepackt, bei ihrem damaligen Bekannten, Freund, wie auch immer, und dann haben die Kinder 300 Kilometer weiter verschleppt. Ohne Grund. Ich hatte damals das Sorgerecht noch, wa? Gar nicht. Sie hatten auch einstweilige Verfügungen bei Gericht eingereicht. Richtig. Die hat man auch da wieder abgelehnt, nachdem sie da unten abgehauen ist. Wie viele Verfügungen? Boah, kann ich nicht sagen. Bestimmt 50, 60 Stück. Also reichlich. Befangenheitsanträge zwischen 6 und 10. Ich kann das auch nicht mehr genau zählen. Also reichlich. Was war denn bei den ersten Verfügungsanträgen? Hat man die vernünftig bearbeitet? Auch nicht. Also ich habe keine einstweilige Anordnung jemals durchgekriegt. Wenn sie was gemacht hat, ist das innerhalb von 1-2 Tagen wird darüber entschieden. Bei mir nicht. Wie oft hat sie gegen sie geklagt? Ich sag auch 5-6 Mal. 10 Mal. Ich kann es jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Und davon wie viele gewonnen? Sie hat bisher alle gewonnen gegen mich. Und wenn ich eine eingereicht habe, ich habe nichts gewonnen bisher, außer wie gesagt, meine Eheaufhebung. Anfangs hatten Sie auch Rechtsanwälte gehabt, ne? Bitte? Anfangs hatten Sie auch Rechtsanwälte genommen. Nee, sie hat immer nur eine Anwältin. Sie hatten doch mal anfangs auch Rechtsanwälte. Ja, ich hatte am Anfang Rechtsanwälte. Ich habe wie viel? Etliche, ich kann das nicht sagen. Also ich sag mal, warten Sie mal, ich zähle mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Anwälte. 8 habe ich bestimmt hier in Nordrhein-Westfalen verschlissen. Und den Rest der Anwälte, den letzten habe ich jetzt von da unten einen, der lässt seit einem halben Jahr auch schleifen. Also da passiert gar nichts. Der hat nicht einen vernünftigen Brief mal rausgeschickt. Immer nur Hinhaltetaktik. Ich muss die Akte noch lesen. Ich komme nicht dazu. Ich habe jetzt Urlaub. Also immer wieder andere Ausreden. Also im Grunde genommen kann ich dann auch nicht so lange warten. Also ein Richter, mit dem hatte ich mich auch mal getroffen, aber der ist nicht mehr Richter. Der war früher mal, der hat dieses Kochen mal Modell gemacht. Der ist eigentlich sehr bekannt. Ich komme nur jetzt nicht auf den Namen, wie er heißt. Rudolf heißt da, jetzt fällt mir es ein. Der hat mir mal geholfen, der hat gesagt, man darf da nicht stillhalten, aber er hat mir gesagt, er arbeitet nicht auf PKH, auf Prozesskostenhilfe, und er könnte mir da jetzt nicht weiterhelfen. Aber er hat sich trotzdem mit mir ganz vernünftig getroffen. Wir haben eine Stunde gequatscht. Ja, er hat mir noch gesagt, wie ich das zu machen habe. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch nichts anderes gemacht, als was er mir gesagt hat. Habe die Anträge genauso gestellt und passiert ist gar nichts. So, und da ist eine Sache, der hat auch gesagt, eine einstweilige Anordnung machen und möglichst schnell. Aber die Richterin reagiert darauf nicht. Und ich weiß mir jetzt auch nicht mehr zu helfen. Haben Sie denn seit dieser ganzen Zeit immer nur die eine Richterin gehabt? So ist das. Immer nur die eine. Es gibt auch keinen Geschäftsverteilungsplan. Steht auch in anderen Rubriken für irgendwelchen Väteraufbruch oder wie auch immer. Da stehen auch diese Sachen drin. Es gibt keinen Geschäftsverteilungsplan. Der wird geheim gehalten. Aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung, das weiß ich nicht warum. Wie viele Jahre geht das mit dem Streit? Das geht seit 2000. Ja, das geht. Nächstes Jahr sind es 10 Jahre. Nur ich bin nicht Mensch, ich gebe nicht auf. Ich bin also nicht eine Lusche, um da irgendwie aufzugeben. Ich wehre mich. Denken Sie, dass die Frau Sie nochmal angreifen würde, wenn Sie da in die Nähe kämen? Wenn sie alleine ist, sobald sie aus dem Gerichtssaal raus ist, wird sie aggressiv, ja. Denke ich doch. Und wenn sie hat auch meine Bekannten, hat sie auch gedroht, ich bringe dich um. Aber sobald sie aus dem Gerichtssaal, sobald das keiner hört, sagt sie das. Also nicht nur in der Situation, wo die Messer flogen, sondern auch... Nein, sie sagt das auch ganz, das darf nur keiner mitkriegen. Wenn das keiner mitkriegt... Sie könnten das ja aufzeichnen, das ist für sie kein Problem. Ja gut, aber ich sag mal, die Möglichkeit besteht heute. Ich habe heute ein Handy, was so ein Aufzeichnungsgerät drin hat. Natürlich heute nur, ich habe auch schon mal Sachen aufgezeichnet, auch damals von meinen Kindern, das wird nirgendwo gehört. Ja, haben Sie es vielleicht nicht effektiv angewendet. Aber Sie könnten die nochmal besuchen gehen, diese Ex-Frau? Mit Mikrofon, Aufzeichnungsgerät? Ja gut, aber was sie macht, kann ich sagen. Ich weiß, was sie macht. Ich habe mich da nie hingetraut. Meine Tochter hatte mich mal zur Kommunion eingeladen, das ist schon Jahre her. Da bin ich auch da runtergefahren. und habe meine Tochter ein Handy geschenkt. Aber das Handy, ich hab zu meiner Bekannten gesagt, das Handy wird 2 Wochen halten, dann ist das Handy kaputt. Ich weiß, wie meine Ex-Frau drauf ist, sie wird das Handy zerstören. Und genau so war es auch. Und meine Tochter war stinkesauer. Aber ich weiß, wie jemand tickt. Ich sag mal, sie ist vielleicht auch krank, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beweisen. Wann würden Sie sie wieder treffen können? Das würde ich mit Sicherheit nicht alleine machen. Das würde ich nur unter Zeugen machen. Ja, aber wenn Sie doch ein Aufzeichnungsgerät dabei hätten oder eine kleine versteckte Kamera im Schal, im Knopfloch, hätte man noch solche Beweise. Dann hätte man solche Beweise. Nur trotzdem müssten da im Hintergrund noch ein paar Leute sitzen, die mir zur Not auch helfen. Das ist ja machbar. Ich denke so, es wird Folgendes passieren. Sie wird die Polizei holen, weil sie sich im Recht fühlt. Weil die besitzt ja ein Haus da unten, die wird die Polizei holen und dann wird sie sagen, der hat mich versucht anzugreifen. Obwohl ich das natürlich nicht getan hat, aber das wird sie behaupten. Dann habe ich wahrscheinlich das Nachsehen. Nö, man könnte ja auch die ganze Situation vom Auto aus filmen. Genau. Das wäre eine Möglichkeit. Dann, wenn ich da Hintergrund hätte, dann denke ich mal, würde ich mich da auch hintrauen, aber sonst nicht. Würde sie vielleicht angreifen? Kann sein. Nur sie rechnet ja da, in dem Augenblick rechnet sie auch nicht damit, dass ich da vor der Tür stehe. Aber es ist Folgendes, Sie könnten vielleicht mir Ihre Telefonnummer geben, dass ich mal anrufe. Vielleicht versucht sie solche Drohungen auch bei mir. Ihre Telefonnummer habe ich nicht. Hat sie eine Geheimnummer? Keine Ahnung. Ich habe ihre Nummer nicht. Wenn ich die Nummer hätte, könnte ich ja mit meinen Kindern auch reden. Das habe ich nicht. Haben Sie mal versucht über die Telefonadresse, die Telefonnummer? Ja, habe ich schon. Ich habe schon... Ganz so blöd bin ich ja auch nicht. Nee, die hat... ich denke mal, dass sie über die Telekom eine Telefonnummer hat. Aber die Nummer ist so nicht rauszukriegen. Keine Ahnung. Ja, man kann aber auch an der Hausadresse eine Telefonnummer sicher fragen. Man nennt die Straße und die Hausnummer und man möchte die Telefonnummer haben von diesem Haus. Ja, da gibt's eine Nummer, aber das ist ihre Nummer von dem Bekannten, wo sie ja das... der da auch mit drin lebt. Also das ist nicht ihre Nummer. Da gibt's eine Nummer, die steht öffentlich. Ist das ein Mietshaus? Nein. Sie hat kein Mietshaus. Sie hat ein eigenes Haus. Sie hat ein eigenes, ja. Bezahlt? Das weiß ich nicht. Anscheinend. Vom Bekannten das Haus oder ihr eigenes Haus? Ja, ich glaube, dass das von ihrem Freund, wie auch immer, aber das ist schon ihres, aber das läuft auf ihren Freund. Das läuft nicht auf ihren Namen. Die ist ja nicht ganz blöd. Ganz so blöd ist sie nicht. Die hat nichts auf dem Papier. Oder zumindest hat sie jetzt nichts mehr. Können Sie sich solche Geräte selbst besorgen? Kamera und Mikrofon, Aufzeichnungsgerät? Oder ist das zu teuer? Ja, also für sowas würde ich mir das schon besorgen. Das wäre nicht das Problem. Kameras kosten ja nicht so viel. Ne? Kameras und Mikro, Funksender, ja, ich sag mal, hier im Umkreis gibt es auch ein paar Firmen, die sowas vertreiben. Das ist im 2,4 Gigahertz-Bereich, können natürlich auch andere wieder abhören, sowas. Ne? Sie hatten ja eben mal gesagt, das Telefonabhören ist gar nicht so schwer. Das ist auch nicht schwer, das ist richtig. Das geht heute mit ein bisschen Equipment. Es ist aber nicht mehr so einfach, wie es früher war mit den normalen Handscannern. Die Digitaltelefone kann man mit Handscannern nicht mehr abhören. Also ich habe ja gesagt, ich komme aus diesem Bereich, ein bisschen käme ich auch auf. Also ich habe ja ein Siemens Gigaset. Richtig. Das lässt sich, das Siemens Gigaset sendet aber auch Decksignale, das heißt gestückelte Signale. Da gibt es einen speziellen Chip. Da kann man diese Signale wieder entschlüsseln. Die Möglichkeit besteht. Aber nicht mit so einfachen Equipment. Da braucht man schon ein paar tausend Euro. Und einen guten PC, am besten Mac-PC, der ein bisschen schneller ist als die normalen PCs. Dann funktioniert das. Und eventuell noch eine kleine abgedeckte Satzschüssel. Die braucht Die braucht auch nicht größer, doppelt so groß wie eine Tafel Schokolade sein, das reicht schon. Da kann man schon Signale mit auffangen und eben dementsprechend entkodieren. Dann fährt man einfach mit dem PKW da vor das Haus. So ist das. Richtet alles aus. Und das ist natürlich illegal, wa? Das muss man ganz klipp und klar sagen. Ich überlege ja, wie man es bei mir machen könnte. Dann müsste man ja eigentlich bei jedem Auto, das wo eine Schüssel rausguckt, schon vorsichtig sein. Ja, das sieht man nicht unbedingt. Also man kann so ein kleines, die Dinger sind heute nicht größer als eine normale Tafel Schokolade. Nur das müsste man ein bisschen abdecken. Sonst ist das auffällig. Das muss schon die Richtung ungefähr liegen. Es gibt aber auch Minischüsseln, es gibt ganz kleine. Die werden angepinselt oder es wird so eine kleine Glocke darüber gemacht, dann sieht man das auch nicht, dass das eine Schüssel ist. Da denkt ja keiner, dass da eine Schüssel drunter ist. Mhm. Das wurde zum Beispiel, diese Schüsseln, die wurden zum Beispiel, ich sag mal, sogenannte Horchposten hat damals in den 70ern haben sie das im Tempelhofer Flughafen in Berlin, haben sie sowas aufgebaut gehabt, das waren die Amis. Die haben die ersten Horchposten, nur die Dinger waren damals noch riesengroß, ne? Ja. Ja, heute ist das wesentlich kleiner. Die Elektronik ist ja auch viel kleiner geworden. Wie groß war damals ein Fernseher und wie groß ist heute ein Fernseher? Und welches Telefon könnte man vermutlich nicht abhören? Nicht abhören oder ich sag mal schwer abhören. Die Telefone, die in einem hermetisch abgeriegelten Raum sind, den die Firma Siemens zum Beispiel, das habe ich zwar einen Namen genannt, gebaut hat, da gibt es abhörsichere Kanzeln, die kann man absolut nicht abhören. Also, ja, man kann auch mit dem Laser durch ein normales Fenster gehen, ja. Und man kann durch ein normales Fenster Sachen abhören. Ich meine, ich habe solches Equipment auf Messen schon gesehen, aber ich habe das natürlich nicht. Da muss man ganz klipp und klar sagen. Ich bin früher auch auf jeglichen Messen gegangen, sowohl als auf Elektronikmessen, sowohl als auch auf der Security-Messe, die ist bekannt. Da werden solche Sachen vorgestellt, aber eigentlich auch nur für den Bedarf eben sicherheitstechnisch, Bereich, Abhörschutz und so weiter. Und ein Telefonkabel, das nach draußen führt, ist also kein Risiko, wenn das Zimmer abgeschirmt ist? Das ist eigentlich kein Risiko. Aber an der nächsten Verteilerstelle besteht das Risiko wieder. Mhm. Ja. Also es kann sich jeder auf diese Dinge aufschalten. Ja, was heißt jeder? Wie schaltet man sich denn auf so einen Telefonhut auf? Bei so einer Verteilerstelle? Theoretisch. Theoretisch, früher gab es diese grauen Dosen. Die waren früher damals im Haus dran. Mhm. Theoretisch, früher. Zwei Kabel aufgeklemmt und schon bin ich drauf. Das kriegt derjenige noch nicht mal mit. Ein Widerstand davor geblockt, das sind die einfachsten Sachen, jemand abzuhören. Ja, und heutzutage? Nur es lässt sich ausmessen mit dem PC, oder? Das heißt, Telekom hat Messgeräte. Das heißt, wenn dann zweites, drittes Telefon, aber das fällt ja heute eigentlich nicht auf, weil jeder hat heute zwei, drei Telefone dran. An der Dose, früher durfte man nur eins dran haben. Heute hat aber keiner was dagegen, wenn einer ein Haus hat und hat drei, vier Telefone daran. Es gibt immer Leute, die sagen zum Beispiel, ich höre ein Echo oder sowas, oder ein Knattern oder ein Knistern, sowas in der Art. Ist das denn ein Zeichen dafür, dass man abgehört wird? Das könnte ein Zeichen dafür sein. Mit Sicherheit. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang auch einen Knacken gehört, aber ich zerbreche mir da jetzt keinen Kopf drüber. Ein Hall zum Beispiel, man hört einen Hall. Das kann auch was sein. Könnte auch davon, aber dann... Lässt sich feststellen, wenn die Polizei mein Telefon abhört? Jein. Man muss die passende Software dafür haben. Von der Telekom. Telekom hat solche Software dafür, um die Datenleitung durchzumessen, dann geht das. Das ist ein bestimmter Widerstandswert, das heißt, da wird ein bestimmter Widerstandswert angegeben. Ich sag mal jetzt einfach mal 1,5 Kilo Ohm. Leitung bis zur Messstelle Punkt 1, bis zur Messstelle Punkt 2 wären es 500 Ohm. Das heißt, vom Haus bis zur Messstelle sind es 500 Ohm. Wenn der Wert stark abweicht, dann stimmt mit dem ganzen Anschluss was nicht. Die wissen aber nicht genau, was da ist. Die können definitiv nicht sagen, was ist da jetzt. Da müsste einer rausfahren und müsste gucken. Und der kann das dann vor Ort wieder. Dann werden vor Ort Reihenschaltungen geschaltet. Da ruft er dann irgendwo an, derjenige. Und dann kann man das feststellen. Aber so jetzt eine Leitung so zu messen... Was kostet so eine Software? Im Ausland? Keine Ahnung jetzt. Wer bietet sowas an, dass man das nachmessen kann? Im Internet? Ich weiß aber nicht wer. Ich weiß, dass es sowas gibt, aber... Man kann sich ja mal kundig machen. Also wer sowas macht, kann ich mit Sicherheit sagen, sind die Chinesen. Die haben sich auf sowas auf jeden Fall spezialisiert. Asiatischer Bereich, mit Sicherheit. Mhm. Die Russen. Nur ich bin da nicht der absolute Profi von diesen Sachen, ne? Also ich habe früher mal wahrscheinlich noch mal mehr gewusst als wir heute. Früher habe ich jedes Elektronikheft in mir reingesaugt. Da gibt's einen Brief oder einen Bescheid vom Gericht, da steht drin, dass man sie der Mafia zurechnet. So ist das. Wie steht das da ungefähr drin? Da müsste ich ganze Unterlagen mal rausholen, hatte ich ja schon gesagt, da ist Moment. Ungefähr nur. Ungefähr. Es steht drin, dass ich auch Ausdrücke von Mafia und hin und her gesagt hätte, deswegen steht mir auch kein Sorgerecht zu. Sie hätten einen mafiösen Wortschatz gehabt. Genau, das habe ich aber nicht. Mhm. Habe ich auch nie was. Ja, dann können Sie. Habe ich auch nie was von gesagt, weder im Gericht noch irgendwas. Das Dokument lässt sich aber rausfinden, damit Sie es mir zusenden können. Diese Seite, wo das steht. Ja, das kann ich. Schaffen Sie das denn bis morgen? Übermorgen? Ich habe bloß keinen Scanner. Das Einzige, was ich habe, ich habe ein iPhone. Fotoapparat reicht. Bitte? Fotoapparat reicht doch. Fotoapparat oder mit dem iPhone abfotografieren und dann vom iPhone auf den Computer schicken. Vom Computer aus versenden. Mhm. Digitale Kamera? Habe ich, ja. Sowas habe ich. Das müsste auch gehen. Ja, müsste auch gehen. Wann kommt das nächste Gerichtsverfahren? Gute Frage, nächste Frage. Das weiß ich nicht. Ich bin am... Wann war ich da? Das ist sogar nicht so lange her. Ich habe sogar noch eine Hotelquittung hier liegen. Ist gewesen, kann ich Ihnen ganz klipp und klar sagen, wann das war, wann wir im Hotel waren. Das heißt, ich bin 70 Kilometer davon weggefahren, um einfach da nicht in der Nähe. Am 20.07.2011 war ich im Hotel in, ich kann sogar sagen, wo? Idar-Oberstein. Und summa summarum liegt das 60 Kilometer von da weg. Weil ich wollte nicht da in der Nähe sein. Und am nächsten Tag dahin und wollte eben abholen? Nee, sagt sie. Sie bearbeitet das nicht. Ganz einfach. Klipp und klar, sie bearbeitet das nicht. Das hat die Sekretärin da von der Richterin hat mir das gesagt. Und daraufhin bin ich halt zu dem Dr. Asmussen. Das ist der Landgerichtspräsident. Der Amtsgerichtspräsident wollte damit nichts zu tun haben. Der hat gesagt, ich habe mit der Richterin Hense, möchte ich nicht. Gleich weitergereicht an dem Landgerichtspräsidenten. Und bei dem haben wir uns beschwert. Der hatte natürlich, erst wollte er uns nicht zu. Erst müssten wir einen Termin machen. Da habe ich gesagt, ich bin aber jetzt hier. Ich möchte keinen Termin. Ich bleibe jetzt so lange hier sitzen, bis ich einen Termin kriege. Und dann hat er uns vorgelassen. Dann habe ich ihm meine Sachen gezeigt. Dann hat er gesagt, er lässt sich jetzt die komplette Akte ziehen. Das heißt, er zieht die Akte und guckt sich das an und schickt mir einen Bescheid innerhalb von ein paar Tagen. Ich habe aber seitdem nichts mehr gehört. Am 23.07. hatte ich mit dem gesprochen. Und seitdem nichts. Am 21. war das, glaube ich, ja. Ja. Und ich warte auf eine Gerichtsverhandlung, möglichst schnell. Hatten Sie jemals gegen irgendeinen Beamten einen Strafantrag gestellt? Auch schon, auch gegen die Richterin. Ist alles eingestellt nach Paragraph 163 irgendwas. War das denn ganz am Anfang schon gewesen? Kein öffentliches Interesse da. Und das war ziemlich am Anfang. Ja, ich habe da mehrere Anträge. Ich sage ja, die ersten zwei Gerichtsverhandlungen sind relativ normal verlaufen. Wo dann drin stand, dass ich mit der Mafia zu tun habe und ich quasi mir das, meine Sorge entzogen wurde, mein Sorgerecht, aufgrund dessen, obwohl ich nichts gemacht habe. Ja, ich habe nichts gemacht. Und ich habe auch nichts erzählt. Ich habe gar nichts erzählt. Ich hatte ja schon erzählt, ich habe weder erzählt von dem versuchten Mord gegen mich, habe ich gar nichts erzählt. Haben Sie denn irgendwann einmal diesen versuchten Mord zur Anzeige gebracht? Zu einem anderen Zeitpunkt? Ja, den habe ich ziemlich am Anfang schon zur Anzeige gebracht. Und die Verletzungen gezeigt? Ja. Hat mir auch ein Arzt bestätigt, aber das Problem ist... Der Zeuge. Der Zeuge sagt nicht aus, oh, so ist das. Auch an dem Arm, wo sie mich rausgeschmissen hat, hat sie ja gesagt, ich hätte sie angegriffen, aber sie hat mich angegriffen. Da habe ich nämlich auch Würgemale am Hals gehabt. Das heißt, auch diese Würgemale, weil sie hat mich nämlich gewürgt, ich habe mich lediglich gewehrt. Aber hier in Deutschland darf man sich nicht wehren als Mann. Das heißt, die Frau ist immer das schwächere Glied, der Mann ist das stärkere Glied. Und so einfach sieht man das hier in Deutschland. Das heißt, im Endeffekt hat man mir sowieso nicht geglaubt. Und die Polizisten, die da kamen, das waren von einer anderen philippinischen Freundin, ein Freund davon. Und der hat mich natürlich aus der Wohnung buxiert. Und damit, mit dieser ganzen Sache, das hat es eigentlich angefangen. Was war das für eine Situation? Ja, ich hatte ja gesagt, sie hatte mich beschuldigt, sie hat bei der Polizei angerufen und hat gesagt, ich hätte geschlagen. Dann kam die Polizei. Hat mich der Wohnung verwiesen und gemacht habe ich gar nichts. Sie hat mich angegriffen, ich habe mich lediglich gewehrt. Sie hat mich gewürgt und trotzdem, man glaubt man nicht, das ist ja heute so. Haben Sie denn dadurch noch was anderes verloren? Arbeitsplatz oder sowas? Nein, mein Arbeitsplatz wurde zu dem Zeitpunkt in der Stadt wegrationalisiert. Das heißt, da hat man die Filiale komplett zugemacht. Das heißt, ich hätte woanders hingehen können, habe aber für diese Frau das nicht getan, weil sie wollte das aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich wusste nicht, was sie im Schilde führt. Wären Sie denn zurzeit in der Lage, einen Beruf wieder aufzunehmen? Wäre ich, aber ich werde es nicht tun, weil ich kümmere mich um meine Bekannte, die im Rollstuhl sitzt. Das heißt, ich mache das ehrenamtlich. Die wurde auch schon bedroht? Ja. Ja, wie wurde denn Ihre Bekannte auch noch bedroht? Mit Morddrohung früher am Telefon, wo sie unsere Nummer noch hatten. Ich habe danach natürlich auch die Nummern gewechselt. Was hat man denn da gesagt? Sie muss aufpassen, dass, auch wenn sie mit mir zusammen ist, bald um die Ecke ist oder wie auch immer. Aber sie könnten mit ihr auch selber reden, weil ich kann das nicht so genau ausdrücken, was sie zu ihr gesagt hat. Mhm. Sie ist jetzt gerade im Wohnzimmer, sie guckt sich da irgendeinen Film an. Aber ich bin gerne bereit, das Telefon auch weiterzugeben. Ja, wenn sie damit zustimmt. Ja, ich frage sie mal, Moment. Ich frage sie mal, Augenblick. Muss ich mal ganz kurz rübergehen. Darf ich mal einen Moment, Herr Pohlmann wollte dich was fragen. Stell jetzt mal auf laut hören. Mal mithören, jetzt kriegst du das mit. Ja, hallo. Ja, hallo. Mein Name ist Pohlmann aus Bielefeld. Ich habe sie nicht verstanden. Pohlmann aus Bielefeld. Genau, Quick heißt mein Name. Ja, sind ein bisschen leise, ne? Genau, ja, ist blöd. Ich spreche zu leise. Ja, ich habe erfahren, dass gegen Sie auch schon Drohungen am Telefon ausgesprochen worden sind. Ja, genau. Was hat denn die Person zu Ihnen genau gesagt? Was sie gesagt hat, ach, das ist schon so lange her. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Aber es wurde heftig bedroht. Das weiß ich. Waren das Morddrohungen? Ich glaube ja, dass sie gesagt hat, dass ich ein Messer schmeißen kann. Mhm. Und sowas, dass sie mich auch treffen könnte. Ich hatte da in der Richtung so irgendwo. Mhm. Ja gut, das reicht mir schon, danke. Also es ist sehr, sehr lange her, aber ich weiß, dass das ganz heftige, also auch Morddrohungen waren. Mhm. Okay, dann danke ja, ich. Danke. Tschüss. So, ich habe das jetzt wieder auf leise, dann kann sie hier weiter gucken und ich gehe mal wieder rüber. Ja. Wo rein? Moment, ich muss sie mal Augenblick mal unterbrechen, ich muss sie mal ein bisschen richtig hinsetzen gerade. Im Rollstuhl hier. So, oder nach vorne ziehen? Nach links. Also sie ist wirklich gehandicapt hier. Deswegen habe ich gesagt, ich helfe ihr, auch wenn ich da nichts zu kriege. Also ich bin nicht der Mensch, ich muss nicht unbedingt von dem Geld der Leute abhängig sein. Klar bin ich abhängig, da ich Hartz IV beziehe, aber das ist auch alles. Aber Sie machen Ihre Webseite, Ihre Sache auch im Internet kundig durch eine Webseite? Nein. Wir haben durch einen Bekannten von ihr, ich bin jetzt nicht der Webspezialist. Ich habe noch nicht mal Ahnung, wie man die Webseite richtig bearbeitet. Das weiß ich nicht. Wenn ich das könnte, dann hätte ich das schon lange gemacht. Sie hat jetzt seit einem Monat ungefähr hat sie eine Webseite. Habe ich Ihnen ja, glaube ich, mitgeteilt. Mhm. Per E-Mail. Und vielleicht schauen Sie sich das mal an. Sie hat nur Probleme mit den Behörden, aber das ist eine andere Sache. Sie will eine behindertengerechte Wohnung haben, wo ich dann mit ihr einziehen kann, nur das verweigern die Behörden. Das heißt, das geht hin und her, geht das. Haben Sie eine Festnetznummer? Ja. Wie lautet die? Bitte? Sie schneiden jetzt nicht mit, oder? Wir können es auch weglassen, wenn Sie mir per E-Mail nennen, das ist besser, ne? Ja, das mache ich auch. Also nicht jetzt... Sonst hätte ich sie nämlich eingegeben, aber die lässt sich auch nachtragen, ist kein Problem. Nee, ich habe jetzt gedacht, Sie schneiden das mit. Ja, aufgenommen wird es, aber dann brauchen Sie ja die Nummer nicht nennen, weil die ja jetzt nicht wichtig ist. Genau, das machen wir dann per E-Mail, ne? Es hätte sich alles löschen lassen, aber dann brauchen wir das ja nicht aussprechen. Wir würden dann ein paar Tage nochmal telefonieren. Denn ich möchte auch den Justizminister nochmal anschreiben. Dann können wir noch andere Sachen gleich mitnehmen. Bei mir hat es ja gewirkt. Also ich habe, wie gesagt, ich bin bereit, auch vor die Kamera, auch mit meinen Bekannten. Ich denke mal, sie ist auch bereit, sie weiß das auch. Sie hat auch mit dem Bekannten gesprochen, wurde damals bei der Staatsanwalt in Dortmund angezeigt, zu damaliger Zeitpunkt. Die haben das weitergeleitet nach Hamm. Dann wollten die das einstellen. Die waren schon drauf und dran, das einzustellen. Dann habe ich Widerspruch eingelegt. Und seitdem hängt das in der Schwebe. Ja? Und das ist seit Jahren schon. Nur versuchter Mord verjährt ja eigentlich nicht. Ja? Die wollten es aber, die haben es versucht einzustellen. Ne? Mhm. Ja, ich sehe mir mal das E-Mail an, Ihre Webseite, und dann können wir später weiter telefonieren, ja? Okay. Ja, bis dahin, danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.